gar ein arm, ein schwächlich Mann. Soll mir die Arbeit nicht schmecken, gib Freunde lieber mich frei, geht besser das Leder zu strecken und ließ alle Poeterei. Im rechten Sport und Schmerz.